Immer wenn es um Integration geht, fällt mir ein Gespräch Anfang der 70er, da begann ich mein Studium hier und war Heimleiterin in einem Frauenwohnheim für jugoslawische Frauen. Da hat eine kleine Gruppe von Deutschen und Nichtdeutschen, von Professoren und Studenten darüber gesprochen, was die Ausländergesetze bewirken. Und der Umstand, dass man die Gastarbeiter in den Wohnheimen wohnen lässt und dass man sich nicht darum kümmert, dass sie die Sprache lernen, die Sitten und Bräuche des Landes lernen, dass man sie sich selbst und ihren Mitgebrachten teilweise auch Vorurteilen überlässt. Auch ich hatte ein Vorurteil gegenüber den Deutschen. Mein Vater war ein Partisan und ich bin in dem Sinne aufgewachsen, dass Partisanen, die Antifaschisten das Gute ist und dafür die Faschisten das Böse, und die Deutschen standen ja per se für die Faschisten da. Ich habe ganz schnell diese Überlegung verworfen, weil ich auf Menschen traf, die mir eine Apfelsine zum Frühstück gebracht haben, die mir was beibrachten. Ich traf Menschen und keine Nazis. Ich lernte selbst bezahlt und organisiert die Sprache und hatte stets das Gefühl, dass die Frauen, für die ich mit 21 Heimleiterin wurde, einen großen Nachteil vor mir haben. Den Nachteil, dass die deutsche Sprache nicht beherrschen, dass sie nicht über sich selbst erzählen können, dass sie nicht so gut erfahren können, wer ihre Arbeitskollegen, wer ihre Nachbarn sind. Damals hatte der kleine Kreis, zu dem ich gehörte, festgestellt, die ausgrenzende Politik, die mit den Gesetzen festgeschriebene, durch die den Gastarbeitern, die für Deutsche, eigentlich für alle Menschen per Grundgesetz garantierte Rechte beschnitten werden. Und der Umstand, dass man sich nicht darum kümmert, dass die neuen Bürger sich hier wohlfühlen, also als Teil der Gemeinschaft, dieses wird uns eines Tages um die Ohren fliegen. Seit Anfang der 70er sitze ich in verschiedenen Beiräten, in denen immer wieder dieses zum Thema wird. Es gibt keine Struktur, die den Menschen heißt, ihr seid hier willkommen und ihr gehört dazu und wir wollen euch helfen, dass ihr hier ankommt. Es gab stets die Struktur, wir brauchen eure Arbeitskraft und ihr könnt etwas Geld dafür bekommen. Wir haben seit 10 Jahren das Zuwanderungsgesetz und es wird von Menschen eingefordert, dass sie Deutsch lernen. Ich kann sagen, dass ich das nur gut finde, dass es den Menschen gut tut, dass sie das lernen. Also insofern bin ich für das Fördern. Dass aber in dem Geist, der in der Gesellschaft, in der Mehrheitsgesellschaft sich breit gemacht hat, durch die ausschließende Politik die Zuwanderung, die Neuen als etwas Minderwertiges betrachtet wird, ist das, was uns um die Ohren schlägt. Ist das, was dazu führt, dass die Tochter von Saftar Sinan nicht als ein deutsches Mädchen betrachtet wird, sondern wegen ihres Namens als Migrantin und damit als minderwertig. Überall dort, wo Menschen zusammengekommen sind, Migranten und Deutsche, gibt es auch eine größere Akzeptanz als dort, wo diese Begegnung nicht möglich war. Dort haben Menschen erkannt, dass Menschen, gleich woher sie kommen, nur Menschen sind. Probleme entstehen dort, wo man sich nicht kennt, und Probleme entstehen gerade deshalb, weil man denkt, dass die Migranten die deutschen Werte nicht akzeptieren, weil sie aus einer anderen Religion kommen und dass sie nicht die Qualifikation haben wie die Deutschen. Wir können jeden Tag behaupten, dass es so nicht der Fall ist, dass es ganz viele Migranten gibt, die erfolgreich hier angekommen sind. Es ist ganz schwer, gegen die festgefahrene Meinung einen neuen Fluss mit einem frischen Wasser reinzubringen. Wir sind jetzt an dem Punkt, an dem man damals mit der ersten Zuwanderung hätte kommen müssen. Wir sprechen in Berlin, Gott sei Dank, über einen neuen Rahmen, der praktisch den qualifizierten Menschen die Möglichkeit geben kann, dorthin zu kommen, wo entschieden wird und wo eine neue Struktur ein Bestandteil wird, ohne dass er hinterfragt wird. Seehofer, Söder, Merkel, Köhler, Schröder, also Köhler-Schröder, Doppelname natürlich, nicht der ehemalige Bundeskanzler, aber auch Buschkowski und Co. sind nur einige bekannte Persönlichkeiten, die eigentlich ein Integrationsverweigerer sind. Weil sie Integration hier in diesem Land nicht fördern, sondern Integration blockieren. Multikulti ist gescheitert, Deutschland ist kein Zuwanderungsland. Das sind nur einige bekannte Aussagen von den genannten Persönlichkeiten. In Deutschland leben circa 17 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Obwohl wir über die Zahlen nun ja Bescheid wissen, diskutieren wir immer noch. Und dass diese Menschen sind ja seit 50er Jahren nach Deutschland gekommen. Und wir debattieren aber in der heutigen Zeit immer noch über das Thema Integration und immer noch darüber, ob Deutschland tatsächlich Zuwanderungsland ist oder nicht. Obwohl Deutschland inzwischen glücklicherweise, je nachdem, man kann aber darüber sich unterhalten, ob wir tatsächlich darüber glücklich sein können, über das Gesetz. Deutschland hat inzwischen ein Zuwanderungsgesetz. CDU, CSU ist ja wesentlich auch daran am Ende mit beteiligt gewesen. Aber der Vorsitzende der CSU sagt ja immer wieder öffentlich, dass Deutschland kein Zuwanderungsland ist. Man kann diese Debatte nicht versachlichen, denke ich, denn nichts an ihr ist richtig. Wir akzeptieren schlicht keine Haltung, die gesellschaftliche Verhältnisse nach Kosten, Nutzen, Erwägungen durchrechnet und Arme und Migrantinnen zur Auspopulation erklärt. Dies geschieht im Kontext einer globalen Wirtschaftskrise, von der nur allzu klar ist, wer ihre Folgen tragen soll. Liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, wir leben in einer Einwanderungsgesellschaft. Das ist die Realität. Das bedeutet, wenn wir über die Verhältnisse und das Zusammenleben in dieser Gesellschaft sprechen wollen, dann müssen wir aufhören, von Integration, glaube ich, zu reden. Denn Integration bedeutet für mich Partizipation. Partizipation heißt Beteiligung. Dass man Menschen, die in diesem Land arbeiten, Kinder bekommen, alt werden und sterben, einen Verhaltenskodex aufnötigt, bevor sie gleichberechtigt dazugehören. Demokratie heißt, dass alle Menschen das Recht haben, für sich und gemeinsam zu befinden, wie sie miteinander leben wollen. Nicht nur, dass die anderen über uns bestimmen. Daher ist es etwas Tolles in diesem Land, in Berlin, als erstes Bundesland überhaupt geschehen, nämlich, dass wir über ein Partizipation- und Integrationsgesetz sprechen. Nicht über Integration- und Partizipationsgesetz, sondern Partizipation- und Integrationsgesetz. Und dort heißt es in Paragraph 1, dass Integrationspolitik des Landes Berlin ist darauf ausgerichtet, Menschen mit Migrationshintergrund die Möglichkeit zur Gleichberechtigung, Teilhabe in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu geben und gleichzeitig jede Benachteiligung und Bevorzugung gemäß Artikel sowieso des Grundgesetzes und Verfassung von Berlin auszuschließen. Das ist etwas Tolles. Das ist das, was ich mir zumindest unter Integration vorstellen kann. Also Integration durch Partizipation. Wir sind auf dem richtigen Weg, denke ich. Wenn ich aber persönlich noch ein paar Sätze dazu sagen darf. Ich gehöre zu denjenigen, die zu der zweiten Generation angehören. Basilika ist ja hier schon angekommen. Ich glaube, du gehörst zu der ersten Generation, wenn ich mich nicht täusche. Ich gehöre zu der zweiten Generation. Und als ich nach Deutschland kam, war ich ja 14 Jahre alt. Ich frage mich immer noch, die Antwort ist noch offen, ob ich tatsächlich in dieser Gesellschaft angekommen bin. Was ist jetzt der richtige Begriff? Ist es Integrationspolitik? Ist es Partizipationspolitik? Ist es Diversity Management oder ähnliche Dinge? Es ist wichtig, in Fachkreisen darüber zu diskutieren, was vernünftige Ansätze sind, um Verhältnisse herzustellen, dass gleiche Rechte für alle existieren. Es ist richtig, auch in Fachkreisen darüber zu diskutieren, mit welchen Förderplänen, mit welchen möglicherweise sogar Quoten oder ist die Quotenproblematik überhaupt nicht gut für die Frage, ob man Menschen mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst hat, ob sie in bestimmten Anteil je nach Herkunftsland vertreten sein müssen, etc. Das ist alles wichtig in Fachkreisen zu diskutieren, aber ich glaube, das Entscheidende ist, und das haben die Debatten rund um Sarrazin deutlich gemacht und die immer wiederkehrenden Debatten um Buschkowski. Wobei ich da auch nochmal einen Unterschied machen will, das, was Sarrazin gemacht hat, war klassischer neoliberaler Rassismus, der Menschen tatsächlich nur nach ihren Verwertungsinteressen, nach ihren Verwertungsmöglichkeiten definiert. Und das, was Buschkowski macht, ist sozusagen der kleine spießbürgerliche deutsche Alltagsrassismus, der sich kombiniert aber mit Problemen, die er sieht in der Nachbarschaft. Der begreift also schon Menschen mit Migrationshintergrund als Nachbarn, allerdings mit so einem erziehungsdiktatorischen Ansatz, den ich nicht teile. Und das ist wirklicherweise dann der Unterschied und die Trennlinie zwischen den beiden und auch dem, was wir in der Mehrheit der Berliner Politik gegenwärtig noch hingekriegt haben, wo wir gesagt haben, ja, Teilhabe muss im Zentrum der Auseinandersetzung stehen, Chancengerechtigkeit muss im Zentrum der Auseinandersetzung stehen und es geht nicht nur um Integration von Menschen, die sozusagen bestimmten ethnischen Hintergrund haben, sondern es geht um soziale Integration. Es geht darum zu begreifen, dass die Probleme, die wir im Alltagszusammenleben haben, in erster Linie sozial begründet sind. Und natürlich gibt es sowas, wie angesprochen, Sarrazin geht natürlich nur, wenn es sowas wie ein rassistisches Potenzial in der Gesellschaft gibt, wenn es Ausgrenzungsbefürwortungen und Wünsche gibt in der Gesellschaft, wenn es sowas gibt wie rechtspopulistische Einstellungsmuster, die tief verwurzelt sind in der Gesellschaft. Das heißt, es gibt auch Integrationshemmnisse, die durch Ethnie, durch Religion und andere Dinge begründet sind. Das alles muss bearbeitet werden. Aber der Adressat, den wir im Moment in der gesellschaftlichen Diskussion haben, ist immer der, es wird etwas für oder gegen Menschen mit Migrationshintergrund diskutiert. Der spannende Punkt in der Integrationsdebatte für die Zukunft ist, wie diskutieren wir eigentlich mit der Mehrheitsgesellschaft? Und ich will das auch vielleicht noch mal ganz persönlich anmerken. Es wird ja viel über Parallelgesellschaften geredet, da wird viel Unsinn geredet. Wir in Berlin haben wir, wenn man sozusagen versucht, wissenschaftliche Kriterien an den Begriff der Parallelgesellschaft anzuwenden, haben wir in Berlin keine. Ich für mich sage aber, ich lebe in meiner eigenen Parallelgesellschaft, und zwar als Individuum und mit meinem ganz bestimmten Freundeskreis, und zwar in multiplen Parallelgesellschaften. Im Parlament, Entschuldigung, aber im Parlament, das ist so eine richtige Parallelgesellschaft. Was sich da in Ausschüssen, Debatten und im Plenum abspielt, das dringt in andere Kreise der Bevölkerung überhaupt nicht vor und findet dort auch relativ wenig Akzeptanz in vielen Punkten. Dann habe ich, was meinen Musikgeschmack angeht, lebe ich in einer Parallelgesellschaft, die sich durchaus nicht kompatibel erscheinen lässt mit meinen Nachbarn über und unter mir. Was man merkt, wenn die in ihrer Parallelgesellschaft die Musik lauter auftreten, als es mir auf die Nerven geht. Also das sind alles Geschichten. Man kann gucken, an welchen Punkten sind eigentlich die Trennlinien in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung und an welchen Punkten geht es darum zu akzeptieren, dass jedes Individuum andere Vorlieben hat, andere Geschmäcker hat und was ist eigentlich das Gemeinsame, das Gemeinwesen Tragende. Und ich glaube, es kann in all diesen Debatten nur ein Kriterium geben für die Mehrheitsgesellschaft, für alle Sorten von Minderheitsgesellschaften, die wir im Gemeinwesen haben. Das Kriterium ist die Verfassung und das Kriterium ist, dass die Leute bereit sind, sich an die hier geltenden Gesetze zu halten. Das sind die einzigen Kriterien, die man in Anschlag bringen kann, wenn man in gesellschaftliche Auseinandersetzungen geht, um Kultur, um die Frage, wer wird wie gefördert, etc. pp. Das ist die Grundlage von allem. Wenn wir uns da einig sind, dann sind wir auf einer anderen Debattenebene. Das Problem, das wir gegenwärtig haben, ist, dass die sogenannte Mehrheitsgesellschaft nach wie vor nicht bereit ist anzuerkennen, dass es nur dieses eine Kriterium gibt. Die Sarrazin-Debatte zeigt und Buschkowski zeigt es in abgeschwächter Form eben auch, es gibt für manche in der Gesellschaft noch Nebenkriterien. Nämlich, wann sind sie in die Bundesrepublik Deutschland gekommen? Mit welchem sozialen Status sind sie in die Bundesrepublik Deutschland gekommen? Sind sie bildungsfern oder sind sie bildungsnah? Also danach entwickeln sich ganz bestimmte Beurteilungskriterien, die wir bekämpfen müssen. Der Staat hat die Aufgabe, gleiche Bedingungen zu schaffen. Deswegen setzen wir an bei der Integrationspolitik in der Bildungspolitik. Bildung muss gleiche Chancen für alle schaffen, unabhängig davon, ob ihre Eltern einkommensschwach sind, Migrationshintergrund haben, bildungsnah oder bildungsfern sind. Ganz egal, dafür muss der Staat gerade stehen. Da sind wir auch erst am Anfang einer neuen Debatte. Aber um das, die meine 5 Minuten nicht zu überbeanspruchen und eine nächste Runde möglich zu machen, nur noch ein Punkt. In Berlin haben wir es erst seit 2004 geschafft. Das muss man sich immer wieder mal ins Gedächtnis zurückrufen. Seit 6 Jahren diskutieren wir in der Politik über den Grundansatz Vielfalt fördern, Zusammenhalt stärken. Vorher wurde noch durch jede Landesregierung, auch durch die Große Koalition in Berlin unter Eberhard Diepgen mit der Ausländerbeauftragten, so hieß sie damals noch, Frau Dr. Barbara John, die sicher auch gute Arbeit geleistet hat. Aber damals haben wir immer noch darüber diskutiert, ob Berlin überhaupt eine Einwanderungsstadt ist. Wo wir alle wissen, dass gäbe es für Berlin keine Einwanderung, wäre es immer noch eine slawische Pfahlbausiedlung im Sumpf. Und wenn man das als Ausgangspunkt nimmt, in den letzten 6 Jahren hat sich viel bewegt, und wir sind noch lange nicht in der Nähe, das Ziel erreichen zu können.